Also wir reden ja hier über das Aufnahmeverfahren für Jugendliche, die in der Hitlerjugend waren, in die NSDAP. Grundsätzlich gilt in der NSDAP ein Einzelaufnahmeverfahren. Das heißt, jeder, der eintreten möchte, muss einen individuell unterschriebenen Mitgliedschaftsantrag stellen, und zwar bei der zuständigen Ortsgruppe. Das Aufnahmealter in der NSDAP ist 21 Jahre. Und in unserem Fall, wo es um die Aufnahme von Jahrgängen in der Hitlerjugend in die NSDAP geht, ist das Aufnahmealter sukzessive gesenkt worden. Also wir reden ja hier von Jugendlichen, die teilweise im Alter von 16 bis 17 Jahren einen solchen Aufnahmeantrag gestellt haben. Aber Sie haben herausgefunden, man konnte so gut wie nicht ohne eigenes Zutun in die Partei geraten. Voraussetzung ist immer der eigenhändig unterschriebene Aufnahmeantrag. Das heißt, dieser Aufnahmeantrag muss bei unseren Jahrgängen 1923 bis 27, über die wir reden, über diese Hitlerjugendjahrgänge, dieser Aufnahmeantrag muss unterschrieben werden, dem jeweiligen HJ-Bannführer oder dem Ortsgruppenleiter überreicht werden. Und von da aus geht er dann auf dem Parteidienstweg an die zentralen Dienststellen, die die Mitgliedschaftssachen bearbeiten. Es mussten also Unterschriften geleistet werden. Woran könnte es denn nun liegen, dass so viele sich daran nicht mehr erinnern können? Ja, das Verfahren ist zwar individualisiert mit der individuellen Unterschrift, aber wir haben gerade im Krieg, also sagen wir mal seit dem Aufnahmeverfahren, seit September 1941, immer wieder Situationen, in der diese Unterschriftsleistungen kollektiv erfolgen. Das heißt also, es werden von der Parteiführung bzw. den Ortsgruppen oder HJ-Funktionären vor Ort gezielt solche Situationen geschaffen, wo der jeweilige, der in die Partei eintreten soll, das im Kreise seiner Kameraden tut. Also etwa in Unterkünften bei Luftwaffenhelfern, beim HJ-Dienstabend oder bei anderen Gelegenheiten. Also wir haben sehr wenige wirklich individuelle Unterschriftleistungen, wo wir Jugendliche haben, die dann zu Hause sitzen und den Antrag vor sich haben und wirklich resonieren können, also ob sie unterschreiben sollen oder nicht, sondern so wie wir auch aus den Erinnerungen der Betroffenen wissen, sind diese Unterschriftsleistungen immer in solche kollektiven Situationen eingebunden. Und das erklärt vielleicht auch, wie man auf diesen Terminus der kollektiven Überführung kommt. Also es ist ein Mythos, dass es solche Massenüberführungen in die NSDAP gegeben hat. Ja, das zweite Problem ist ja, dass diese Überführungen aus der HJ in die NSDAP sozusagen auch im Kollektivverfahren abgewickelt werden. Also die werden bei den jeweiligen Gauen gesammelt, die Anträge, und gehen dann auf dem Sammelverfahren auf dem Weg nach oben weiter. Das heißt also, vielleicht kommt dieser Mythos von der kollektiven Überführung auch daher. Oder möglicherweise auch, es hat ja für die Jugendlichen, die in die Hitlerjugend eintreten, auch eine Aufnahmefeier gegeben, eine kollektive Aufnahmefeier. Also vielleicht auch daher das Gefühl, dass jemand kollektiv überführt wurde. Was mag es bedeutet haben, damals in den letzten Kriegsjahren als Jugendlicher quasi noch in die NSDAP aufgenommen zu werden oder einzutreten? Also grundsätzlich ist Mitgliedschaft in der NSDAP schwierig zu beurteilen. Die NSDAP ist eine Struktur der Ermöglichung. Das heißt also, jemand, der NSDAP beitritt, hat spezifische Möglichkeiten, die jemand, der NSDAP nicht beitritt, nicht hat. Das ist der Unterschied. Es gibt eigentlich viele Motive oder Gründe, aus denen jemand der NSDAP beitreten kann. Die Parteimitgliedschaft wird teilweise Voraussetzung zur Berufsausübung. Wir haben materielle Vorteile, zum Beispiel der Mittelständler, der sozusagen die NSDAP beliefert, der den die Uniform schneidet, der tritt dann auch in die NSDAP ein. Wir haben gerade im Zweiten Weltkrieg den nicht zu unterschätzenden Vorteil, möglicherweise UK gestellt zu werden, also nicht zur Wehrmacht zu müssen, was allerdings nur hauptamtliche Funktionäre betrifft. Also es gibt ein Bündel von Möglichkeiten, die diese NSDAP-Mitgliedschaft mit sich bringt, die die Nichtmitglieder eben nicht haben. Und das ist der Unterschied hier. Und wie jeweils das im Einzelfall gelagert ist, kann wiederum nur anhand des Einzelfalles auch entschieden werden. Also Kollektivaussagen zu kollektiven Motiven sind bei diesem individualisierten Verfahren eigentlich nicht statthaft. Zum Schluss, was war das erkenntnisleitende Interesse Ihrer Studie? Man sollte ja meinen, dass die Aufnahmemechanismen in die NSDAP längst erforscht waren. Nun, man muss sagen, es gibt noch keine einzige Gesamtdarstellung zur Geschichte der NSDAP nach 1933. Es gibt Einzeldarstellungen zu Einzelaspekten, also zu HJ etwa. Die NSDAP ist allerdings ein Netzwerk verschiedener Organisationen, also NSDAP, SS, HJ, SA. Und Sie müssen in so einer Gesamtdarstellung alle diese Organisationen integriert miteinander behandeln. Das sehen Sie auch bei diesem Überführungsverfahren von der HJ in die NSDAP. Da müssen Sie sozusagen die Strukturen der HJ und der NSDAP auch kennen.